Und die Königin donnerte, »Macht, dass ihr an eure Plätze kommt!« Und alle fingen an, in allen Richtungen durcheinander zu laufen, wobei einer über den anderen stolperte. Jedoch nach 1 bis 2 Minuten waren sie in Ordnung und das Spiel fing an. Alice dachte, dass sie so ein merkwürdiges Crockettfeld in ihrem Leben noch nicht gesehen habe. Es war voller Erhöhungen und Furchen. Die Kugeln waren lebendige Igel und die Schläger lebendige Flamingos. Und die Soldaten mussten sich umbiegen und auf Händen und Füßen stehen, um die Tore zu bilden. Die Hauptschwierigkeit, die Alice zuerst fand, war, den Flamingo zu handhaben. Sie konnte zwar ziemlich bequem seinen Körper unter ihrem Arm festhalten, sodass die Füße herunterhingen, aber wenn sie gerade seinen Hals schön ausgestreckt hatte und dem Igel nun einen Schlag mit seinem Kopf geben wollte, so richtete er sich auf und sah ihr mit einem so verdutzten Ausdruck ins Gesicht, dass sie nicht anders konnte, als laut zu lachen. Wenn sie nun seinen Kopf heruntergebogen hatte und eben wieder anfangen wollte zu spielen, so fand sie zu ihrem großen Verdruss, dass der Igel sich aufgerollt hatte und eben fortkroch. Außerdem war gewöhnlich eine Erhöhung oder eine Furche gerade da im Weg, wo sie den Igel hinrollen wollte. Und da die umgebogenen Soldaten fortwährend aufstanden und an eine andere Stelle des Grasplatzes gingen, so gelangte Alice bald zu der Überzeugung, dass es wirklich ein sehr schweres Spiel sei. Die Spieler spielten alle zugleich, ohne zu warten, bis sie an der Reihe waren. Dabei stritten sie sich immerfort und zankten um die Igel, und in sehr kurzer Zeit war die Königin ungeheuer wütend, stampfte mit den Füßen und schrie, »Schlagt ihm den Kopf ab!« oder »Schlagt ihr den Kopf ab!« ungefähr einmal jede Minute. Alice fing an, sich sehr unbehaglich zu fühlen. Sie hatte zwar noch keinen Streit mit der Königin gehabt, aber sie wusste, dass sie keinen Augenblick sicher davor war. Und was, dachte sie, würde dann aus mir werden? Die Leute hier scheinen schrecklich gern zu köpfen. Es ist das größte Wunder, dass überhaupt noch welche am Leben geblieben sind. Sie sah sich nach einem Fluchtweg um und überlegte, ob sie sich wohl, ohne gesehen zu werden, fortschleichen könne, als sie eine merkwürdige Erscheinung in der Luft wahrnahm. Sie schien ihr zuerst ganz rätselhaft, aber nachdem sie 1 paar Minuten beobachtet hatte, erkannte sie, dass es ein Grinsen war. Und sie dachte, es ist die Grinsekatze. Jetzt habe ich jemanden, mit dem ich sprechen kann. »Wie geht es dir?« sagte die Katze, sobald Schnäuzchen genug da war, um damit zu sprechen. Alice wartete, bis die Augen erschienen, und nickte ihr zu. »Ach, es nützt nichts, mit ihr zu reden«, dachte sie, »bis ihre Ohren zu sehen sind, oder wenigstens eins.« Im nächsten Augenblick erschien der ganze Kopf. Da setzte Alice ihren Flamingo ab und fing ihren Bericht von dem Spiel an, sehr froh, dass sie jemanden zum Zuhören hatte. Die Katze schien zu glauben, dass jetzt genug von ihr sichtbar sei, und es erschien weiter nichts. »Ich glaube, sie spielen gar nicht fair«, fing Alice in etwas klagendem Ton an, »und sie zanken sich alle so entsetzlich, dass man sein eigenes Wort nicht hören kann. Und dann haben sie gar keine Spielregeln. Und falls sie welche haben, so beachtet sie niemand. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie es einen verwirrt, dass alle Crockett-Sachen lebendig sind. Zum Beispiel ist da das Tor, durch das ich das nächste Mal spielen muss. Das geht dort am anderen Ende des Grasplatzes spazieren. Und ich hätte den Igel der Königin gerade treffen können. Doch das Tor rannte fort, als es meinen Igel kommen sah.« »Wie gefällt dir die Königin?« fragte die Katze leise. »Ganz und gar nicht«, sagte Alice. »Sie hat so sehr viel...« Da bemerkte sie, dass die Königin dicht hinter ihr war und zuhörte. Also setzte sie hinzu, »Aussicht zu gewinnen, dass es kaum der Mühe wert ist, das Spiel zu Ende zu spielen.« Die Königin lächelte und ging weiter. »Mit wem redest du da?« sagte der König, indem er an Alice herantrat und mit großer Neugierde den Katzenkopf ansah. »Es ist einer meiner Freunde, ein Grinsekater«, sagte Alice. »Erlauben Eure Majestät, dass ich ihn Ihnen vorstelle?« »Sein Aussehen gefällt mir gar nicht«, sagte der König. »Er mag mir jedoch die Hand küssen, wenn er will.« »Oh, lieber nicht«, versetzte der Kater. »Sei nicht so impertinent«, sagte der König, »und sieh mich nicht so an.« Er stellte sich hinter Alice, als er dies sagte. »Der Kater sieht den König an, der König sieht den Kater an«, sagte Alice. »Das habe ich irgendwo gelesen, ich weiß nur nicht mehr wo.« »Fort muss er«, sagte der König sehr entschieden und rief der Königin zu, die gerade vorbeiging. »Meine Liebe, ich wollte, du ließest diesen Kater fortschaffen.« Die Königin kannte nur eine Art, alle Schwierigkeiten, große und kleine, zu beseitigen. »Schlag ihm den Kopf ab«, sagte sie, ohne sich einmal umzusehen. »Ich werde selbst den Henker holen«, sagte der König eifrig und eilte fort. Alice dachte, sie wollte lieber zurückgehen und sehen, wie es mit dem Spiele stehe, als sie in der Entfernung die Stimme der Königin hörte, die vor Wut außer sich war. Sie hatte sie schon 3 Spieler zum Tode verurteilen hören, weil sie ihre Einsätze verpasst hatten, und der Stand der Dinge behagte ihr gar nicht, da das Spiel so durcheinander war, dass sie nie wusste, ob sie an der Reihe war oder nicht. Sie ging also, um sich nach ihrem Igel umzusehen. Der Igel kämpfte soeben mit einem anderen Igel, was Alice eine vortreffliche Gelegenheit schien, einen mit dem anderen zu treffen. Die einzige Schwierigkeit war, dass ihr Flamingo zum anderen Ende des Gartens gegangen war, wo Alice eben noch sehen konnte, wie er höchst ungeschickt versuchte, auf einen Baum zu fliegen. Als sie den Flamingo gefangen und zurückgebracht hatte, war der Kampf vorüber und die beiden Igel nirgends zu sehen. »Ach, aber es kommt nicht darauf an«, dachte Alice, »da alle Tore auf dieser Seite des Grasplatzes fortgegangen sind.« Sie nahm also ihren Flamingo unter den Arm, damit er nicht wieder fortlief, und ging zurück, um mit ihrem Freund weiterzuschwatzen. Als sie zu dem Cheshire-Kater zurückkam, war sie sehr erstaunt, einen großen Auflauf um ihn versammelt zu sehen. Es fand ein großer Streit zwischen dem Henker, dem König und der Königin statt, die alle 3 zugleich sprachen, während die übrigen ganz still waren und sehr ängstlich aussahen. Sobald Alice erschien, wurde sie von allen 3 aufgefordert, über den Streitpunkt zu entscheiden, und sie wiederholten alle ihre Argumente, obwohl, da alle zugleich sprachen, man kaum verstehen konnte, was jeder Einzelne sagte. Der Henker behauptete, dass man keinen Kopf abschneiden könnte, wo kein Körper sei, von dem man ihn abschneiden könne, dass er so etwas noch nie getan habe und jetzt zu alt sei, um etwas Neues zu lernen. Der König behauptete, dass alles, was einen Kopf habe, geköpft werden könne und dass man nicht so viel Unsinn schwatzen solle. Die Königin behauptete, dass, wenn nicht in weniger als keiner Frist etwas geschehe, sie die ganze Gesellschaft würde köpfen lassen. Diese letztere Bemerkung hatte der Versammlung ein so ernstes und ängstliches Aussehen gegeben. Alice wusste nichts Besseres zu sagen als, »Er gehört der Herzogin. Es wäre am besten, sie zu fragen.« »Sie ist im Gefängnis«, sagte die Königin zum Henker. »Hole sie her.« Und der Henker lief davon wie ein Blitz. Da wurde der Kopf des Katers undeutlicher und undeutlicher. Und gerade in dem Augenblick, als der Henker mit der Herzogin zurückkam, verschwand er gänzlich. Der König und der Henker liefen wild umher und suchten ihn, während die übrige Gesellschaft zum Spiel zurückging. Neuntes Kapitel: Die Geschichte der falschen Schildkröte. »Du kannst dir gar nicht denken, wie froh ich bin, dich wiederzusehen, du liebes altes Herz«, sagte die Herzogin, indem sie sich bei Alice liebevoll einhakte und beide zusammen fortspazierten. Alice war sehr froh, sie bei so guter Laune zu finden, und dachte, es war vielleicht nur der Pfeffer, der sie so böse gemacht habe, als sie sich das erste Mal in der Küche trafen. »Wenn ich Herzogin bin, sagte sie sich, doch in nicht sehr hoffnungsvollem Ton, »will ich gar keinen Pfeffer in meiner Küche dulden. Suppe schmeckt sehr gut ohne. Am Ende ist es immer Pfeffer, der die Leute böse macht«, sprach sie weiter, sehr glücklich, eine neue Regel erfunden zu haben. »Und Essig, der sie sauertöpfisch macht. Und Kamillentee, der sie bitter macht. Und süßer Sirup und dergleichen, was Kinder zuckersüß macht. Ich wünschte nur, die großen Leute wüssten das. Dann würden sie nicht so sparsam damit sein.« Sie hatte unterdessen die Herzogin ganz vergessen und schrak förmlich zusammen, als sie deren Stimme dicht an ihrem Ohr hörte. »Du denkst an etwas, meine Liebe, und vergisst dabei zu sprechen. Ich kann dir zwar nicht sagen, was die Moral davon ist, aber es wird mir gleich einfallen.« »Vielleicht hat es keine«, hatte Alice den Mut zu sagen. »Still, still, Kind«, sagte die Herzogin, »alles hat seine Moral, wenn man sie nur finden kann.« Dabei drängte sie sich dichter an Alice heran. Alice mochte es nicht gern, dass sie ihr so nahe kam. Erstens, weil die Herzogin sehr hässlich war, und zweitens, weil sie gerade groß genug war, um ihr Kinn auf Alice Schultern zu stützen, und es war ein unangenehm spitzes Kinn. Da sie aber nicht gern unhöflich sein wollte, so ertrug sie es, so gut sie konnte. »Das Spiel ist jetzt besser im Gange«, sagte sie, um die Unterhaltung fortzuführen. »So ist es«, sagte die Herzogin, »und die Moral davon ist, mit Liebe und Gesange hält man die Welt im Gange.« »Irgendwer sagte«, flüsterte Alice, »es geschehe dadurch, dass jeder vor seiner Tür kehre.« »Ah, sehr gut, das bedeutet ungefähr dasselbe«, sagte die Herzogin, und indem sie ihr spitzes kleines Kinn in Alice Schulter bohrte, fügte sie hinzu, »und die Moral davon ist, so viele Köpfe, so viele Sinne.« »Wie gern sie die Moral von allem findet«, dachte Alice. »Du wunderst dich wahrscheinlich, warum ich meinen Arm nicht um deinen Hals lege«, sagte die Herzogin nach einer Pause. »Um die Wahrheit zu gestehen, ich traue der Laune deines Flamingos nicht ganz. Soll ich es versuchen?« »Er könnte beißen«, erwiderte Alice vorsichtig, da sie sich keineswegs danach sehnte, das Experiment zu versuchen. »Sehr wahr«, sagte die Herzogin. »Flamingos und Senf beißen beide, und die Moral davon ist, gleich und gleich gesellt sich gern.« »Aber der Flamingo ist ja ein Vogel, und Senf ist kein Vogel«, wandte Alice ein. »Ganz recht, wie immer«, sagte die Herzogin, »wie deutlich du alles ausdrücken kannst.« »Es ist, glaube ich, ein Mineral«, sagte Alice. »Versteht sich«, sagte die Herzogin, die allem, was Alice sagte, zuzustimmen schien. »In dem großen Senfbergwerk hier in der Gegend sind ganz vorzüglich gute Minen, und die Moral davon ist, dass wir gute Miene zum bösen Spiel machen müssen.« »Oh ja, ich weiß«, rief Alice aus, die letzte Bemerkung ganz überhört hatte. »Es ist eine Pflanze. Es sieht nicht so aus, aber es ist eine.« »Ich stimme dir vollkommen zu«, sagte die Herzogin, »und die Moral davon ist, sei, was du zu scheinen wünschest, oder einfacher ausgedrückt, bilde dir nie ein, verschieden von dem zu sein, was anderen erscheint. Das, was du warst oder gewesen sein möchtest, nicht verschieden von dem war, was du warst, das ihnen erschienen wäre, als wäre es verschieden.« »Ich glaube, ich würde das besser verstehen«, sagte Alice sehr höflich, »wenn ich es aufgeschrieben hätte. Ich kann nicht ganz folgen, wenn Sie es sagen.« »Das ist noch gar nichts dagegen, was ich sagen könnte, wenn ich wollte«, antwortete die Herzogin in selbstzufriedenem Ton. »Bitte bemühen Sie sich nicht, es noch länger zu sagen«, sagte Alice. »Oh, sprich nicht von Mühe«, sagte die Herzogin. »Ich will dir alles, was ich bis jetzt gesagt habe, schenken.«